Ich bin nicht infiziert, bitte. Nichts ist so gelaufen, wie es sollte. Es gab 6 Milliarden Menschen auf der Erde, als die Infektion ausbrach. Ich bin ein Überlebender in New York City. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen, es ist Sommer 2020. Niemandsland ist ein Programm in Alemann der Contrabanda FM 91.4. Que fa met des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Wenn die Krisen des Kapitalismus akkumulieren, wird sein Regime brutaler. I can't breathe, dieser Hilfeschrei von George Floyd und anderen Opfern rassistischer Polizeigewalt, könnte in der andauernden Covid-19-Pandemie perspektivisch vom Weckruf an die unterdrückten Minderheiten in den USA zum Fanal für die Verdammten der ganzen Erde werden. Schließlich haben die ökonomischen Supereliten aus der Corona-Tragödie noch dreisteren Profit geschlagen als aus der Bankenkrise 2007. Laut Forbes Magazin besitzen die 25 reichsten Kapitalisten der Welt mittlerweile insgesamt 255 Milliarden Dollar mehr als vorher. Ein Riesenheer von Lohnabhängigen ist derweil durch die krisenverschärfte sozialdarwinistische Auslese ins Massenelend gestürzt worden. Viele sind auch einfach gestorben, denn für die meisten Malocher gibt es keinen Shutdown, gegen den sich Wohlhabende aus Angst um ihre Pfründe nicht schämten, aus der sicheren Entfernung ihrer Luxusvillen heraus zu protestieren. Die wachsende Gefahr, dass sich die Erniedrigten und Geschundenen das nicht mehr gefallen lassen, federt der Kapitalismus mit der Intensivierung seiner Ideologieproduktion ab, die vor allem auf die Verschleierung der Klassenstruktur unserer Gesellschaft zielt. Heute ist eine gigantische Armada von Medien, Denkfabriken, Stiftungen mit kaum mehr etwas anderem beschäftigt. Die Verblendung wirkt bis tief hinein ins politische Rückenmark der Linken. Immer häufiger finden sich demokratische Sozialisten oder postmarxistische Wertkritiker an der vordersten Propagandafront, wenn es darum geht, den Arbeitern das Klassenbewusstsein und den Willen zum Widerstand auszutreiben. Ausbeutung erhält den Rang eines Hetzbegriffs, mit dem sich vielleicht noch die Staatsanwaltschaft, nicht aber die Wissenschaft beschäftigen darf, bemerkte der Ökonom Günther Sandleben vor einigen Jahren und forderte in Anlehnung an Karl Marx eine gesellschaftliche Parasitenforschung, die insofern rücksichtslos vorgehen müsse, dass sie weder erschütternde Resultate fürchte, noch Konflikte mit der herrschenden Klasse scheue. Das sagt Frau Susan Witt-Stahl, die ist Chefredakteurin von Melodie und Rhythmus, in der neuesten Ausgabe, drittes Quartal 2020, derselbigen Zeitschrift. Sie sagt, mit unserer Elitenausgabe, das ist nämlich der Themenschwerpunkt des Heftes, wollen wir zu diesem Forschungsprojekt einen Beitrag leisten. Denn wie rabiat das Kapital den Kampf um die Köpfe auch auf dem Feld von Kunst und Kultur führt, wird allein deutlich, wenn immer mal wieder Stimmung gegen Aufführungen von Peter Weiß Theaterstück Die Ermittlung gemacht wird, weil darin die NS-Verbrecher-Bourgeoisie beim Namen genannt wird, versuche repressiv auf die Kunstfreiheit einzuwirken, mit denen wir uns in diesem Heft beschäftigen. Einfluss, Präsenz, Darstellung und Rezeption von Eliten auf den Bühnen, in der Architektur, im Film und nicht zuletzt auf dem Kunstmarkt aufklärerisch zu beleuchten, bedeutet aber auch, die Unterschiede zwischen Elite und herrschender Klasse zu begreifen. Nicht erst, wenn Springer-Konzernvorstände schon den kleinsten Schritt in Richtung humaner Flüchtlingspolitik und Klimaschutz als Zumutung von denen da oben anprangern oder verblödete Kochbuchautoren gegen ein von ihnen herbei halluziniertes Weltkartell böser Mächte trommeln, gilt es zu erkennen. Nicht alles, was als Elitenkritik daherkommt, ist emanzipativ. Nicht selten dient es kamouflierten Kapitalinteressen oder rechter Hasspropaganda gegen wehrlose Minderheiten. Manchmal auch einfach der Pflege von Ressentiments gegen kritische Intelligenz und gute Kunst. Sie ahnen es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leser, sagt Frau Witt, ich sage liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei der Lektüre bzw. beim Hören dieser Ausgabe verlangen wir Ihnen mal wieder einiges Anstrengen ab. Aber sicher nicht, weil wir Elitismus predigen wollen, nein. Wir wollen Sie einfach nur ermutigen, sich ganz nach vorn in die erste Reihe zu drängeln, wenn es soweit ist, unmenschliche Verhältnisse umzuwerfen und eine solidarische Welt aufzubauen. Wie gesagt, das sind Worte von Frau Susan Witt-Stahl, die ist Chefredakteurin von Melodie und Rhythmus, geschrieben in der neuen Ausgabe derselbigen Zeitschrift. Ich nur meinerseits möchte dieser Ausgabe des Niemandslandes auch noch ein paar Dinge voranstellen. Und zwar haben wir alle diese ganzen Hasspropagandageschichten mittlerweile miterlebt. dann diese Cancel-Culture-Geschichten, den Brief zum Thema Toleranz in der Debatte, die Angriffe auf die Harry Potter-Schriftstellerin J.K. Rowling und was sich da alles im Moment so tut. Wir sagen im Niemandsland, wenn Sie nicht mit allem einverstanden sind, was Sie im Niemandsland hören, was gesagt und erörtert wird oder was zitiert wird, dann denken Sie daran, das ist normal, gesund und wichtig. Wichtig ist aber auch, das in sachlichem Ton zu sagen, die Gegenargumente klar und fundiert zu artikulieren und das ganz ohne in Beschimpfung und hysterische ideologische Aufgeregtheit zu verfallen. Wenn wir zu einer solchen Debattenkultur etwas beitragen können, hier in Niemandsland, dann wären wir froh und hätten eines der Ziele von Niemandsland erreicht. Über eine bessere Gesellschaft und letztlich für eine bessere Welt für alle zu streiten. Willkommen noch einmal in unserer heutigen Sendung Niemandsland auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Komm, lass uns unter freiem Himmel pennen oder im Sommer nackt durch Weizenfelder rennen. Lass uns in dafür nicht bestimmten Gewässern schwimmen und seltsame Plätze zum Küssen finden, hab ich gesagt. Du hast dich nicht bewegt, du bewegst dich nicht. Es gab nicht viele Jungs, die mir gefielen, aber du bist keiner von den vielen. Ich bin immer noch verliebt in dich und endlich gibt es auch mal jemanden für mich. Mit dir ist alles plötzlich da, nur Sekunden bevor überhaupt nichts mehr war. Gewässern schwimmen und seltsame Orte zum Küssen finden, hab ich gesagt. Und du hast dich nicht bewegt, du bewegst dich nicht. Ich bin nicht eine Mutter, doch nicht Dekoration. Als wir uns fanden, war ich bereit zur Revolution. Ich versteh nicht, warum seitdem kein Tag vergeht, an dem du mich nicht in komische Rollen schiebst. Ich bin frei und verliebt und zu allem bereit. Und du bist furchtlos und stark und hast nie für mich Zeit. Ich gehe mit dir überall hin. Ich gehe mit dir überall hin. Komm, lass uns unter freiem Himmel pennen oder im Sommer nachts durch Weizenfelder rennen. Lass uns in dafür nicht bestimmten Gewässern schwimmen und seltsame Orte zum Küssen finden, hab ich gesagt. Und du hast dich nicht bewegt, du bewegst dich nicht. Du ackerst und gräbst deine Tunnel durch die Welt und hier bin ich und möchte die sein, die dir deinen Spaten hält. Aber selbst das kannst du nur alleine machen. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu schaffen. Und ich hab dir von mir aus eine Weile zugeschaut, hab mich umgedreht und bin abgehauen. Ich bin immer noch unter freiem Himmel pennen oder im Sommer nackt durch Weizenfelder rennen. Lass uns in dafür nicht bestimmten Gewässern schwimmen und seltsame Orte zum Küssen finden, hab ich gesagt. Und du hast dich nicht bewegt, du bewegst dich nicht, du bewegst dich. Die Berliner Punkband ZSK hat ein Lied über Christian Drosten geschrieben. Diese Lieder, die uns lenken. Hier erzählt Sänger Yoshi, warum er den Virologen für den Punk der Wissenschaft hält. Es ist ein Interview aus dem Spiegel von dieser Woche. Das Interview führt Johanna Röhr. Die fragt: Bei einer Punkband würde man in diesen Zeiten eher Lieder gegen Rassismus und Polizeigewalt erwarten. Sie haben stattdessen einen Fansong über einen Virologen veröffentlicht. Wie kam es zu dem Song über Christian Drosten? Yoshi: Ich saß im Park, hatte kurz darauf einen Termin und wollte noch was Witziges twittern. Also habe ich einen Tweet verfasst, in dem stand: 1000 Retweets und wir schreiben einen Song, wo wir Drosten abfeiern. Als ich nach 1,5 Stunden wieder auf mein Handy schaute, waren es schon über 1000 Retweets. Da habe ich die anderen Bandmitglieder angerufen und gesagt, wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Das ist das Ergebnis. Als es auf Fanzines aber keine Handys gab, für unser erstes Konzert gab es 100 Mark. Spiegel, sind Sie Drosten-Fan? Yoshi, es hat uns wütend gemacht, wie Drosten bedroht wird. Wir wollten ihm mit dem Song den Rücken stärken. Es ist schön zu sehen, wie viele Leute da draußen das offenbar so ähnlich sehen. Spiegel, im Liedtext sprechen Sie auch den Konflikt mit der Bild-Zeitung an. Außerdem singen Sie schon wieder falsch zitiert bei Spiegel Online. Yoshi, oh ja, ich hoffe, ihr nehmt das nicht als Diss wahr. Spiegel, wir spielen damit auf den Vorspann einer Spiegelmeldung an, in der ein Zitat von Christian Drosten verkürzt wiedergegeben wurde. Darüber haben wir uns selbst geärgert und die Stelle natürlich korrigiert. Daher tragen wir auch das falsche Spiegel-Logo, welches Sie im Video verwenden. Yoshi, haben wir das? In Ordnung, dann würde ich sagen, wir sind quitt. Spiegel, Christian Drosten selbst hadert oft mit dem Rummel um seine Person. Yoshi, wir hoffen, dass Drosten nicht mit uns schimpft. Er ist gerade im Urlaub und twittert nicht. Deswegen wissen wir nicht, ob er es gesehen hat oder wie er es findet. Aber er ist ein schlauer Typ. Er wird schon verstehen, dass wir ihn in Schutz nehmen wollen vor den ganzen Irren da draußen. Erwarten Sie eine Reaktion von ihm? Yoshi, nein. Wir wurden gefragt, ob wir den Song nicht als Vinyl anbieten können. Wir machen aber nur eine einzige Platte und die schenken wir Drosten. Sobald er aus dem Urlaub zurück ist, gehen wir zur Charité und versuchen, sie ihm zu übergeben. Hoffentlich hat er da Bock drauf, sonst legen wir sie ihm einfach hin. Wir wollen ihn ja nicht bei seiner Arbeit stören. Spiegel, Sie nennen ihn in Ihrer Pressemitteilung den Punk der Wissenschaft. Wie wird man zum Punk der Wissenschaft? Yoshi, Punkrock bedeutet für mich, gerade heraus Sachen zu sagen, die man für richtig hält. Punks sind wütend auf Missstände und wollen die Welt besser machen. Genau das macht Drosten. Dass er sich mit der Bild-Zeitung streitet, ist ein krasser Move. Drosten hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit fiesen Anfragen auseinanderzusetzen. Spiegel, wie haben Sie als Band die Pandemie bisher empfunden? Yoshi, grundsätzlich ist dieser ganze Lockdown für uns, wie auch für alle anderen aus der Musik- und Veranstaltungsbranche, eine Vollkatastrophe. Wir wollten gerade nach Japan los, wollten den ganzen Sommer Festivals spielen, nächstes Jahr auf Tour gehen. Aber ich will nicht jammern. Andere Leute hängen am Beatmungsgerät. Wenn sich Leute beschweren, dass sie keine Konzerte spielen können, ist das ein Luxusproblem und respektlos gegenüber Menschen, die Angehörige verloren haben oder die es vielleicht selbst erwischt hat. Ich verstehe, dass viele Leute wütend sind, bin ich auch. Aber das ist eine Situation, für die niemand was kann, außer vielleicht die verdammte Fledermaus aus Wuhan. Guten Tag, Sie kennen sicher alle meinen Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Haue für euch jeden Tag den Podcast raus. Schon wieder verzitiert bei Spiegel Online. Das muss jetzt alles in diesen Song rein. Die Bild ruft an, fragt nach dem Interview. Ich lege auf, hab keine Lust dazu. Ich habe Besseres zu tun. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 171. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Dezember 1937, Teruel. Als Matthews, Delma und Kaper am 28. Dezember die Straße nach Sagunto hochfuhren, kam ihnen eine Gruppe abgerissener Männer entgegengestapft. Wegen der Kälte waren sie in Decken gehüllt und wurden von Regierungssoldaten auf zotteligen Maultieren angetrieben. Die Männer trugen die Uniform der Guardia Civil. Mit niedergeschlagenen Augen schleppten sie schwere Koffer. Ihre Kasernen waren in der vorigen Nacht von den Loyalisten eingenommen worden und nun waren sie Gefangene. In der Stadt stießen die Journalisten auf eine Menschenmenge, die um die Kasernen der Guardia herumstanden, wo die Offiziere, die eigentliche Beute, hingerichtet werden sollten. Kaper ging so nah wie möglich an den Trupp der Gefangenen und richtete seine Kamera in ihre ausdruckslosen Gesichter. Der Oberstleutnant, den Matthew als schweren, brutalen Mann mit leerem Gesicht beschrieb, stapfte teilnahmlos vorbei. Einer seiner Leutnants jedoch wandte sich um, und sein Gesicht mit den gerunzelten Brauen und dem zu einem bitteren Ausdruck der Niederlage verzogenen Mund füllte Kapers Sucher wie ein El Greco-Porträt. Der Mann wusste, was ihm bevorstand. Im Krieg kannst du Leute erschießen, die es verdienen, erschossen zu werden, wie Matthew es formuliert hatte. Doch noch bevor Kaper dieses Zeichen des Sieges fotografieren konnte, starteten die Nationalisten, die immer noch einige Gebäude in Teruel in ihrer Gewalt hatten, darunter den Palast des Zivilgouverneurs und den Konvent Santa Clara, einen Gegenangriff. Franco hatte befohlen, eine Streitmacht aufzustellen, die die Stadt zurückerobern sollte, und die Legion Condor wurde losgeschickt, um in Vorbereitung auf den Kampf das Gebiet zu bombardieren. Wie üblich fielen die Bomben nicht nur auf Soldaten, sondern auch auf Zivilisten. An einer Straße im Außenbezirk der Stadt, wo die Wiesen steil zum Flusstal hinabfielen, sah Kaper, was sie anrichteten. Ein Mann kam auf ihn zugerannt, der seinen Sohn im Arm hatte, einen Jungen von ungefähr 11 Jahren, dessen Hosenbein abgeschnitten worden und dessen Hüfte mit einer mittlerweile blutgetränkten Binde verbunden war. In der Nähe halfen Soldaten anderen Verwundeten, Soldaten wie Zivilisten, irgendwie in Sicherheit zu kommen. Und abseits der Straße, am Fluss eines steilen Abhangs, beugte sich eine Gruppe von Bauern, Evakuierte, die ihre Häuser in der Kampfzone verlassen mussten, über etwas, das auf dem mit Steinen übersäten Feld lag. Kaper hatte kein Teleobjektiv, er lief also den Hügel hinunter auf die Gruppe zu. Sie waren über einen Verletzten gebeugt, den sie auf eine behelfsmäßige Tragbare legten. Als sie ihn darauf verfrachtet hatten und den Hang wieder hinaufgingen, schloss Kaper sich ihnen an. Die Menschen oben auf dem Hügel schenkten der Rettungsaktion allerdings keinerlei Beachtung. Sie blickten mit ängstlich forschenden Augen nach oben, und plötzlich hörte Kaper, der neben den Bauern auf dem offenen Feld stand, das, was sie hörten: das Brummen näher kommender Flugzeuge. Er schaute nach oben und sah die Bomber, Flecken am Himmel, wie ein Schwarm bösartiger Wespen. Ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, dass er selbst ein Ziel abgeben könnte, hielt er seine Kamera nach oben. Dezember 1937, Barcelona. Weder Barea noch Ilse hatten irgendwelche Papiere, die sie berechtigt hätten, sich in Barcelona aufzuhalten. Doch für Kulcha war das offenbar kein Problem. Er brachte sie bei den Prostituierten und Kriegsgewinnlern im Ritz an der Gran Via unter, in einem Zimmer mit Balkon und Blick auf den Garten. »Wo ich euch finden kann«, erklärte er und lud sie zum Mittagessen ein. Er erzählte Ilse, dass er gehört hatte, sie lebte mit einem gefährlichen, zügellosen Mann zusammen und sei mit den Behörden aneinander geraten, und er habe die Absicht gehabt, sie aus Spanien wegzuholen, notfalls mit Gewalt, und sich Barreas zu entledigen. Er hatte durchaus Möglichkeiten, Menschen für immer verschwinden zu lassen, doch jetzt hatte er selbst gesehen, wie glücklich sie war. Er wollte nun versuchen, ihnen zu helfen, sagte er. Barea blieb argwöhnig. Während des Mittagessens lernte er Kulcha etwas genauer kennen, fühlte sich deswegen allerdings nicht unbedingt besser. Er konnte sehen, dass Kulcha Ilsa wirklich liebte und dass es ihm darum ging, sie zu beschützen, auch wenn sie nicht mehr bei ihm bleiben wollte. Und er fragte sich, ob Kulcha mit seiner herrischen Grobheit nicht seine Verletzlichkeit überspielen wollte. So war Kulcha außerstande, den Kellner, der sie bediente, höflich zu bitten, schwierig aufzutreibende Zigaretten zu besorgen. Stattdessen wurde er unfreundlich und barsch, und der Kellner zuckte nur mit den Achseln. Als sich dann Barea einschaltete und ein paar freundliche Worte mit dem Kellner wechselte, der daraufhin nicht nur Zigaretten, sondern auch ein wirklich erstklassiges Mittagessen und eine Flasche Wein herbeizauberte, bemerkte Kulcha bekümmert: »Ich wünsche, ich wüsste, wie man das macht.« Er wirkte fast wie ein beschämter kleiner Bub. Es wäre rührend gewesen, wenn er seine Verwundbarkeit nicht offensichtlich mit Unbarmherzigkeit kompensiert hätte. Nun, da Kulcha zweifelsfrei wusste, dass Ilsa Barea nie verlassen würde, bestand er darauf, dass die beiden nicht länger in Spanien bleiben durften. Warum? Dachte Barea bei sich. Hier war seine Heimat, hier war seine Familie, hier wurde der Krieg ausgetragen. All das zu verlassen war verrückt und falsch. Und als erwachsener Mann im waffenfähigen Alter durfte er ohne Ausreisegenehmigung das Land sowieso nicht verlassen. Kulcha dagegen ging offenbar davon aus, dass sie beide hier bedroht waren, und wenn sie gingen, dann könnten sie gegen den Faschismus in dem größeren Krieg kämpfen, der mit ziemlicher Sicherheit bevorstand. Er teilte ihnen mit, dass er versuchen würde, ihnen Schutzbriefe vom SIM zu besorgen, die es ihnen erlaubten, unbehelligt in Barcelona zu bleiben, bis Barea sich eine Ausreisegenehmigung verschafft hatte. Was die Scheidung von Ilse anging, so war er dazu bereit, da sie allerdings beide Flüchtlinge aus Österreich waren, wo ihre Heirat registriert war, könnte es schwierig werden. In den folgenden 10 Tagen hetzte Kulcha, Barea und Ilsa durch die verschiedensten Regierungsbüros in ganz Barcelona und versuchte, die richtigen Strippen zu ziehen, um sie aus ihrer Verstrickung mit dem SIM herauszuholen. Er schien fast besessen von dieser Mission und schließlich sah es ganz so aus, als hätte er es geschafft. Sie mussten nur noch in das Hauptquartier des SIM am Paseo San Juan kommen und dem ersten Offizier, einem jüngeren Mann mit humorlosem Lächeln namens Ordóñez, einige Fragen beantworten. In der Befragung ging es um ihre Vergangenheit. Für wen hatten sie in Madrid gearbeitet? Was hatten sie gemacht? Wie lang? Jeden Augenblick erwarteten sie, dass sich irgendeine Fallgrube auftat. Doch letztlich setzte Ordóñez seine Unterschrift unter ihre Dokumente und es sah ganz so aus, als ob sie nun wieder frei waren zu gehen, wohin es ihnen beliebte. Kulcha wollte ihnen aber zuerst noch etwas zeigen. Sie hatten in seinem Büro kaum Platz genommen, als ein tiefes Grollen das Gebäude erschütterte. Bomben fielen auf Barcelona. Die Lampen flackerten und erloschen, und Barea spürte eine Welle von Übelkeit aufsteigen, ein Nachklang des panischen Schreckens, der ihn in Madrid ergriffen hatte. Kerzen wurden angezündet, was den Raum in ein unheimliches Halbdunkel hüllte, und Wachen brachten eine kleine dunkelhaarige Frau herein, deren große schwarze Augen hin und her flitzten, wie die eines in die Ecke getriebenen Tiers. Doch dann fiel ihr Blick auf die beiden Besucher Kulchas. »Du bist Ilsa«, sagte sie dann erstaunt. »Erinnerst du dich nicht an mich? Vor 12 Jahren in Wien!« Ilsa stand zögernd auf und schüttelte ihre Hand. Die Frau war Katja Landau. Vor 12 Jahren waren sie und ihr Ehemann Kurt Mitglieder in Ilsa und Leopold Kulchas sozialdemokratischer Untergrundgruppe der Funke gewesen. Was wurde hier gespielt? Versuchte Kulcha, Ilsa als Werkzeug zu benutzen, um aus der Frau Informationen herauszuholen, oder ging es um etwas anderes? Kulcha sprach jetzt mit seiner Verhörstimme, kalt, hart, beharrlich. Das NKWD hatte ihn mit einer besonderen historischen Mission nach Spanien geschickt, begann er. Er sollte beweisen, dass von 20 Trotzkisten in Spanien 18 Faschisten waren, Agenten von Hitler und Franco. Du magst ja subjektiv eine gute Revolutionärin sein, aber du bist überzeugt, dass der Sieg Frankos für die Umsetzung eurer trotzkistischen Ideen günstiger wäre als der Sieg des Stalinismus. Er habe Beweise für ihre Aktivitäten, sagte er und fuchtelte mit Papieren vor ihrem Gesicht herum, die, wie er behauptete, von ihr entworfene Pläne enthielten, welche sie nach Frankreich schicken wollte. Und, fuhr er fort, sie habe außerdem für die österreichischen Faschisten spioniert. Er wisse, dass sie und ihr Mann Kurt, der am 23. September in Barcelona verhaftet worden und anschließend verschwunden sei, Kontakt zum britischen Geheimdienst gehabt hätten. »Kurt solle vorsichtig sein, wo auch immer er sich aufhalte«, warnte Kulcha. »Wenn er mir eines Tages in die Hände fällt, wird er dafür teuer bezahlen.« Ilsa saß verkrampft in ihrem Stuhl. als könne sie es kaum ertragen, zuzuhören. Was auch immer Kultscher hier abzog, Barea wollte auf keinen Fall daran beteiligt sein. Er schaffte es, ein paar entschuldigende Worte zu sagen und mit Ilsa so schnell es ging, den Raum zu verlassen. Er nahm an, dass Ilsa von dem Vergnügen, das Kultscher bei dieser Vorführung seiner Machtfülle empfunden hatte, genauso schockiert war wie er. Sicherlich fand sie diese Demonstration von Kultschers Dominanzverhalten, das ihre Ehe zerstört hatte, abstoßend. Aber war das alles? Oder, fragte er sich, warum Kultscher und seine Vorgesetzten im NKWD so interessiert waren an den früheren Mitgliedern des Funken? Und warum lag Kultscher so viel daran, dieses Interesse und seine Folgen vor ihr in aller Deutlichkeit auszubreiten? Gab es etwas in ihrer alten Gruppe oder unter den ehemaligen Mitgliedern, oder wusste Ilsa etwas, das für sie eine tödliche Gefahr bedeutete? Barea hatte keine Ahnung davon, dass der Überläufer und vormalige Rezident der GRU, Walter Krivitsky, im Begriff war, seine sämtlichen Geheimnisse der Sûreté, dem MI5 und dem FBI zu erzählen, oder es vielleicht bereits gerade tat. Und wahrscheinlich hatte Barea auch bisher von Ilsa noch nie den Namen Iris und Katja Landaus ehemaligem Genossen aus Wien gehört, des sowjetischen Undercover-Agenten Kim Philby, dessen Geschichte beim Funken, wenn sie enthüllt worden wäre, seine Tarnidentität als profaschistischer Journalist, der auf Generalissimo Francisco Franco angesetzt war, bedroht hätte. Wenn Barea um diese Fakten gewusst hätte, dann wäre er noch sehr viel besorgter gewesen, als er sowieso schon war. Denn das war gefährliches, wenn nicht gar tödliches Wissen. Wenige Tage nach der Szene im Hauptquartier des SEM kam Kultscher zu Barea und Ilsa, um sich von ihnen zu verabschieden. Seine Arbeit in Barcelona war abgeschlossen, zumindest vorläufig, und man hatte ihn nach Prag zurückbeordert. Und das nicht einen Augenblick zu früh. Es war ihm in letzter Zeit gesundheitlich überhaupt nicht gut gegangen, was durch seine Arbeitsbelastung noch verschlimmert wurde. Nun war er allerdings knapp mit Bargeld und fragte Barea und Ilsa, ob sie ihm etwas leihen könnten. Er würde die Zurückzahlung auf ein Konto auf Ilsas Namen in Perpignan veranlassen. Wenn sie Spanien verließen, wozu er sie nochmals drängte, würden sie es dort abholen können. Er hoffe, sie würden sich alle eines Tages wiedersehen. Trotz der weltanschaulichen Differenzen zwischen ihm und Ilsa, ihrem Glauben an das Individuum, seinem an die Ideologie, was sie zumindest zu geistig Geschiedenen machte, würde er sie immer lieben. Und so fügte er hinzu, sie und ich wären, wenn es diese verflixte Frau nicht gäbe, womöglich Freunde geworden. Barea war sich da nicht so sicher, doch Ilsa zuliebe stimmte er gerne zu. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 171. Eine Niemandsland-Produktion, 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giroux, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. No pasarán. Pasaremos. Soma, Soma, Soma. Ach, ich liebe den Soma. Ich liebe das. Radio Soma in Niemandsland. Radio Soma. Von einem Flüchtlingsdrama irgendwo in der Meerenge. Alltag. Brotwürmer in einem Tanker kollidiert, war anscheinend weh. Öfter passiert, öfter passiert. Zum Thema Pandemie und Fliegen schreibt die Zeitschrift Le Monde Diplomatique in ihrer Juli-Ausgabe unter dem Titel Luftfahrt in Turbulenzen Folgendes. Da heißt es, das Flugzeug scheint eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung von Epidemien zu spielen. Ein französisch-amerikanisches Forscherteam hat bereits beim Analysieren der Ausbreitung des SARS-Virus von 2003 befunden, dass die Mobilität der Menschen und das Reisen mit Verkehrsflugzeugen die wichtigsten Kanäle für die Ausbreitung neu auftretender Krankheiten sind. Daraus folgt, dass diese Verkehrsmatrix die Grundlage für das Überwachungs- und Gesundheitsmanagement sein muss. Nur weil viele Staaten zu Beginn dieses Jahres keine ernsthaften Kontrollen an den Flughäfen eingeführt haben, mussten sie ihre Flotten stilllegen. Wenn die Corona-Krise irgendwann vorbei sein wird, steht die Branche vor dem nächsten Problem, der Klimakrise. Ein Flugzeug verbraucht heute pro Passagier nur 3 Liter Kerosin auf 100 Kilometer, versichert Philippe Robardet. Man kann die Rechnung auch anders aufmachen. Für einen Passagier in der Business Class werden rund 100 Liter Kerosin pro Stunde verbrannt und ungleich mehr Kohlendioxid emittiert als bei einer Zugfahrt. Der 2018 aus dem Schwedischen übernommene Begriff Flugscham, Flugskam, bezieht sich auf die Klimaschädlichkeit des Luftverkehrs, den lediglich eine Minderheit der Weltbevölkerung nutzt. In Frankreich haben sich die gesamten Emissionen von Treibhausgasen seit 1990 um 19% reduziert, allein im Flugverkehr jedoch mehr als verdoppelt. Infolge der in großer Höhe erzeugten Kondensstreifen und Wolken sorgt die Kerosinverbrennung insbesondere nachts für einen zusätzlichen Treibhauseffekt. Weiterlesen bzw. von Anfang an lesen kann man diesen sehr informativen Artikel zum Thema Luftfahrt, der Luftfahrt in Turbulenzen heißt, in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift Le Monde Diplomatique Deutschland. Der Autor ist Herr Philipp Descamps. Du glaubst, es wäre doch einfach fair. Es wär hier für alle lebenswert. Schaust mit wachem Kopf und Herz. So hast du es früh gelernt. Jetzt liegst du da so mutlos schwer. Und du wälzt dich hin. Power ging nicht mehr. Mein Hoffnungsschimmer ging verloren. Es läuft so krank und so verkehrt. Such jetzt erstmal nach dir selbst. Du bist das, was du bist. Wo manch andere sich verpisst. Komm, steh wieder auf. Du bleibst komm, dabei als Aktivist. Komm, steh wieder auf. Mit der Liebe, die du gibst. Gutes hast du schon erreicht. Mach's wie so oft in allen Jahren. Sag dir jeder Tag ein Neuanfang. Ja, du gehst in konsequenten Kleid. Kennst tausend Stories, alle hart. Ist das wahr und du fragst und du suchst die Spur. Es liegt so in deiner Natur. Komm und gib dir einen Push. Komm, steh wieder auf. Komm, du bleibst das, was du willst. Komm, steh wieder auf. Oh, manch andere ist nicht für dich. Komm, steh wieder auf. Bleibst nur am Start als Aktivist. Komm, so nett, Debbie. Wird so helfen, den Planet zu heilen. Ist für dich komplett unreal. Auf Flüchtlingskrise, Klimanotstand. Kommt man nur durch diese Fall und es steigt die heilige Sonne. Du steh wieder auf. Komm, steh wieder auf. Und gib dir einen Wunsch. Komm, steh wieder auf. Oh, manch andere sich verliebt. Komm, steh wieder auf. Bleibst du am Start, als sagt bleibst du dabei, als Aktivist. Und mit der Liebe, die du gibst, bleibst du dabei, als Aktivist. Mit einer groß aufgemachten Titelstory zum Thema Mallorca, Mallorca, die Geisterinsel, kam der Spiegel vor 2 Wochen an die Kioske. Was wird aus dem Lieblingsziel der Deutschen? Weiter gefragt, was wird aus dem Lieblingssport der Deutschen, nämlich Reisen? Und nicht nur der Deutschen. In allen westlichen Ländern gab es in den letzten Jahren immer mehr Menschen, die am Wochenende mal schnell nach Mailand, mal schnell nach Dublin, mal schnell nach Glasgow, mal schnell nach Lissabon fliegen wollten. Und das ging jedes Wochenende hin und her. Damit ist jetzt erst einmal Schluss. Die Frage ist aber, was ist Tourismus und was wäre ein guter Tourismus? Darüber nachzudenken lohnt sich nicht nur, sondern ist das Gebot der Stunde. Denn so wie bisher kann es ja einfach nicht weitergehen. Das haben mittlerweile auch die naivsten Gemüter gemerkt. Auch hier gibt es wieder einen sehr interessanten Podcast bei Le Monde Diplomatique. Dirk Domin liest Wie geht guter Tourismus? Der Text stammt von Bertrand Reau und Christophe Guibert. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wie geht guter Tourismus? Von Bertrand Reau und Christophe Guibert. Plötzlich geschah das Wunder. Die trübe Brühe in Venedigs Kanälen verwandelte sich in glasklares Wasser. Die Touristen waren aus der Stadt im Lockdown geflüchtet, die normalerweise von Besuchern überrannt wird und von fabrikähnlichen Kreuzfahrtschiffen umzingelt ist. In jenen stillen, unheimlichen Tagen Ende März war zu ermessen, was für spektakuläre Auswirkungen ein ungebändigter Tourismus selbst dann noch hat, wenn er eine Weile ausfällt. Traumhaft nah schien eine Welt, in der die Menschen ihre freie Zeit für Aktivitäten nutzen, die dem Planeten weniger zusetzen. Das Feindbild war ebenso schnell ausgemacht, der Massentourismus. Hinter der Scheinevidenz dieses Befundes, den die ganz reale Überfrequentierung bestimmter Reiseziele, wie zum Beispiel Barcelona, Venedig oder Dubrovnik, bestätigt, verbirgt sich ein gnadenloses Urteil. Der Tourist ist immer der andere, Idiot des Reisens, nennt ihn der Soziologe Jean-Didier Urbain. Ein Herdentier, invasiv und vulgär, wie der die Flüsse heimsuchende Katzenwels. Wo es in Massen auftaucht, ruiniert es in kürzester Zeit die authentische friedliche Landschaft, die sein Gegenbild, der Reisende, so gern betrachtet. In diesem Kontrast artikuliert sich die Angst der gebildeteren Klassen vor der Überbeanspruchung und Vermassung von Privilegien, die sie früher einmal für sich gepachtet hatten. Wenn man die kommerziellen Aspekte beiseite lässt, geht es in der Tourismusfrage vor allem um die sozial definierte Zeit und deren Inhalt. Hier die begrenzte arbeitsfreie Zeit der unteren Bevölkerungsschichten, dort der pädagogische Wert, mit dem die gehobenen Klassen ihre Mußestunden aufladen und mit dem sie sich von anderen abheben. Auch wenn die Horrorvorstellung eines Charterflugterminals zu Beginn der Sommerferien es nicht vermuten lässt, der Tourismus hat aristokratische Wurzeln. Einst nannte er sich Grand Tour, eine britische Erfindung aus dem späten 17. Jahrhundert, die es jungen Adelssprösslingen ermöglichte, sich mit Vorliebe in Italien durch Erkundung der Baudenkmäler, Sitten und Gebräuche anderer Länder zu bilden und außerdem fern der heimischen Blicke über die Stränge zu schlagen. Nebenbei lernten die Erben, wie man erbt, nämlich indem man sich sprachliche und kulturelle Fertigkeiten aneignet, die man später als adeliger Titelträger nutzbringend anwenden kann. Mit dem Aufkommen der Badeorte und der Ausflugskultur weitete sich diese Praxis im 19. Jahrhundert auf das Bürgertum aus. Trotzdem blieb der Tourismus zunächst noch ein Privileg der besonders Vermögenden. In Gefahr geriet die Exklusivität des Reisens erst durch die neu geordnete Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zuerst bildeten sich im Zug der Schulgesetzgebung Freizeitpraktiken für Kinder aus gesellschaftlichen Schichten heraus, die nicht zum Bürgertum gehörten. Parallel entstanden durch die Verkürzung der Arbeitszeit von Kindern und Frauen, später auch von Männern und durch den schrittweise erkämpften bezahlten Urlaub arbeitsfreie Zeiten. Im 19. Jahrhundert entstanden auch die ersten Tourismusmärkte, zuerst für die verschiedenen Gruppen der höheren Klassen und dann für die Mittelschicht. Später warben Gewerkschaften und linke Parteien, allen voran die Kommunistische Partei, für einen sozialen Familientourismus, der von einer ganzen Galaxie von Vereinen und Betriebsräten, insbesondere der Staatsbetriebe, organisiert wurde. Mitte der 1980er Jahre verreisten während der Ferien rund 60% der Franzosen, 40% blieben zu Hause. Bei diesem Zahlenverhältnis fällt allerdings unter den Tisch, dass leitende Angestellte und Akademiker dreimal so oft verreisten und sogar sechsmal so oft ins Ausland fuhren wie die Arbeitnehmer. Im Zeitalter der All-Inclusive-Reisen zum Schleuderpreis wächst für distinguierte Urlauber die Gefahr, dass sie den Leuten über den Weg laufen, die sie Touristen nennen. Um dem zu entgehen, betreiben sie eine Diversifizierung ihrer Reiseformate hin zu solchen, die für kleinere Geldbeutel unerschwinglich sind. Ebenso wie bei ihrem Kulturkonsum heben die reichen Touristen sich durch ein Verhalten ab, das den Kindern und Heranwachsenden ganz in der Tradition der Grand Tour wertvolle Lernprozesse bietet. Über solchermaßen en passant erworbene soziale und intellektuelle Kompetenzen entsteht laut Pierre Bourdieu jene freie Bildung, die nicht in der Schule vermittelt wird, aber unverzichtbar ist, wenn man die obersten Sprossen der sozialen Leiter erklimmen will, was allein durch Leistung beim besten Willen nicht möglich ist. Die Auslandsreisebeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie könnten diese Strategien in Gefahr bringen, zumal die Tourismusbranche inzwischen ein Interesse daran entwickelt, ihre Aktivitäten wieder auf das Reisen im eigenen Land zu fokussieren und Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren, die bislang kaum oder gar nicht verreist sind. Neben der überall anzutreffenden sozialen Hierarchien gibt es eine internationale Hierarchie bei der Abhängigkeit vom Besucherzustrom. Unter den Ländern mit den höchsten Tourismuseinnahmen, USA, Spanien, Frankreich, Thailand, Deutschland und Italien, gibt es Länder wie die USA, in denen die Branche nur einen kleinen Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, 7,8%, und andere wie Thailand, für die der Tourismussektor lebenswichtig ist, 22%. Wer sein Land als Traumreiseziel etablieren will, um sich einen Teil der 8,9 Milliarden US-Dollar zu sichern, die der Tourismus jedes Jahr abwirft, 10,3% des weltweiten BIP, muss dafür einiges leisten. Dass Marokko 2019 insgesamt 13 Millionen Touristen begrüßen durfte, 2012 waren es noch 9,5 Millionen, war das Ergebnis einer Regierungsstrategie. Doch es genügt eine geopolitische Verschiebung, eine Anschlagsserie oder eben eine Pandemie wie Covid-19 und schon ebbt der Besucherstrom ab oder versiegt ganz, wie in Tunesien zu Zeiten des arabischen Frühlings. Länder, die Touristen in großer Zahl in die Welt hinausschicken, gewinnen beträchtlichen Einfluss auf die Einreiseländer. China, das allein im ersten Vierteljahr 2019 rund 80 Millionen Urlaubsaufenthalte jenseits seiner kontinentalen Grenzen generierte und, zumindest vor Covid-19, zweistellige Wachstumsraten in diesem Bereich verzeichnete, nutzt diese Einflussmöglichkeiten als Softpower. Entsprechend schwer würde es Frankreich als dem beliebtesten europäischen Reiseziel der Chinesen fallen, sich mit Peking zu entzweien. Immerhin könnte es rund 2,2 Millionen chinesische Touristen ganz oder teilweise verlieren, die 2018 Frankreich bereist haben. Dasselbe gilt für Thailand, Vietnam oder Japan, die seit mehreren Jahren immer mehr Gäste aus China empfangen. Der Tourismus ist nicht nur eine geopolitische Waffe, sondern gibt der Staatsmacht auch ein Instrument zur Kontrolle der eigenen Bevölkerung an die Hand. Peking fördert und organisiert den Ausbau des Inlandstourismus. Was die Chinesen im eigenen Land zu besichtigen haben, bestimmt die Partei. So klassifiziert sie die Sehenswürdigkeiten nach einer Rangordnung: 5a für die verbotene Stadt in Peking und die chinesische Mauer, gefolgt von 4a, 3a und so weiter, die den Patriotismus stärken soll. Zum abrupten Stillstand infolge des Coronavirus kommt eine eher strukturelle Entwicklung hinzu, die mit der wachsenden Sorge um die Umwelt zusammenhängt. Diese Sorge ist ein Anreiz, sich zum Erholen nicht allzu weit vom eigenen Zuhause zu entfernen und das Angenehme mit dem Nützlichen und Nachhaltigen zu verbinden. In Senos an der Atlantikküste lädt zum Beispiel eine Agentur die Urlaubsgäste dazu ein, tagsüber unter diplomierter Anleitung zu surfen und sich anschließend in ihr umweltbewusst gestaltetes Quartier zu begeben, das mit traditionellen Naturstoffen renoviert wurde, inklusive Kompostklo und Home-Dekor aus Recyclingmaterial. Auf den Tisch kommen natürlich nur Lebensmittel aus regionaler Erzeugung. Und mit kurzen Lieferwegen, das ist der schlichte und erhabene Luxus eines Lebens im Einklang mit der Umwelt. Im Allgemeinen ist der Tourismus bekanntermaßen das Gegenteil von umweltfreundlich. Im Mittelmeer ist er für 52% aller Abfälle und im karibischen Inselstaat Dominica sogar für 97% der Treibhausgase verantwortlich. 2017 stießen die 47 Schiffe der Carnival Corporation, zu der die Marken Costa Croisières, P&O, AIDA Croisières, Princess, Cunard Line, Seabourn und Holland America Line gehören, 10-mal so viel Schwefeloxide aus wie alle PKWs Europas, obwohl sie noch nicht einmal ein Viertel der europäischen Kreuzfahrtflotte stellen. Ob die neuerdings erhobenen Forderungen nach einem verantwortungsbewussten Tourismus dafür sorgen, dass die soziale Segregation in die nächste Runde geht? Oder werden sie eher zum Anlass genommen, umzudenken und endlich eine globale Freizeitpolitik für den Tourismus zu entwickeln? Dann dürfte man nämlich die Raumplanung nicht mehr dem Zufall überlassen und müsste die verschiedenen Tourismusformen und Reiseströme aufeinander abstimmen und dafür sorgen, dass der Tourismus seine sozialen und ökologischen Aufgaben erfüllen kann. Das Einzige, was es für diese Agenda braucht, ist ein energisch und entschlossen handelnder Staat. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Bertrand Rehaut ist Soziologe am Pariser Conservatoire National des Arts et Métiers und Christophe Guibert ist Soziologe an der Fakultät für Tourismus und Hotellerie der Universität Angers.

Und das kann in niemandes Interesse sein, nicht mal im Interesse eines Landes wie Deutschland, meinte Conte. Die zentrale Frage lautet, wie kann es gelingen, dass sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem am Freitag beginnenden Sondertreffen auf den geplanten 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU einigen? Unter dem Thema Wirtschaft gegen Menschenrechte schreibt die Junge Welt in dieser Woche über die Freiheit für Ausbeuter Folgendes. Wirtschaftsverbände machen Stimmung gegen geplantes Lieferkettengesetz. Corona-Krise als Ausrede für Menschenrechtsverstöße. Das deutsche Kapital läuft Sturm gegen Pläne der Bundesregierung, international operierende Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten zu verpflichten. In einem Schreiben an den Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus, warnen die Spitzenverbände der Wirtschaft vor Nachteilen im globalen Wettbewerb, sollte in Deutschland ein Lieferkettengesetz verabschiedet werden, wie das Handelsblatt in der Montagsausgabe zitiert. Anlass ist ein auf den heutigen Dienstag terminierter Presseauftritt von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU, die gemeinsam Eckpunkte für ein sogenanntes Sorgfaltspflichtgesetz erarbeitet haben. Dieses zielt darauf ab, im Ausland produzierende Firmen zur Verbesserung von Arbeits- und Umweltstandards in ihren Fertigungsländern anzuhalten. Auslöser für die Initiative war die Brandkatastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch im Jahr 2013, bei der über 1100 Näherinnen und Näher ihr Leben verloren. Dazu kommen viele weitere Fälle, in denen deutsche Unternehmen unter skandalösen Umständen in den ärmsten Staaten der Welt auf Profitjagd gehen und dabei mit Zulieferern paktieren, die ihre Arbeitskräfte hemmungslos ausbeuten und auch vor Kinderarbeit nicht zurückschrecken. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD deshalb angekündigt, national gesetzlich tätig zu werden, sofern eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht. Dann soll der Gesetzgeber die Grundlage dafür schaffen, dass Unternehmer vor bundesdeutschen Gerichten auf Schadensersatz verklagt werden und Behörden Bußgelder verhängen oder Firmen von öffentlichen Aufträgen ausschließen können. Dass ein Einschreiten vonnöten ist, verdeutlichen die ersten Ergebnisse einer umfassenden Unternehmensbefragung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Nach den im Dezember 2019 vorgelegten Zahlen hatten nicht einmal 20% der 400 teilnehmenden Firmen Vorkehrungen dafür getroffen, dass ihre Geschäftspartner die vor Ort geltenden Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Erste Ergebnisse. 2600 weitere Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten hatten den Fragebogen gar nicht erst ausgefüllt. Heute wollen Heil und Müller die Resultate der zweiten Erhebungsrunde vorstellen. Deshalb schaltet die Konzernlobby auf Angriffsmodus. Die Corona-Pandemie habe die Wirtschaft in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt, heißt es in besagtem Brief an Brinkhaus. Unterzeichner sind die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK sowie der Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH. Es gibt keine Aussicht auf eine schnelle Erholung, beklagen die Verfasser, erst recht nicht mit zusätzlichen bürokratischen und finanziellen Belastungen durch ein Lieferkettengesetz. Tatsächlich war das Gesetzesvorhaben schon einmal durch Corona ausgebremst worden. Eigentlich wollten Müller und Heil ihre Eckpunkte bereits am 10. März vorlegen. Wegen der Krise ließen sie allerdings davon ab. So könnte es weitergehen. Die Bundesregierung hat ein Belastungsmoratorium vereinbart, wonach einzelne Branchen bis zum Ende der Pandemie mit neuen bürokratischen und finanziellen Erschwernissen zu verschonen sind. Darauf beharren auch die Verbandsbosse. Eine gesetzliche Regelung im Bereich der Lieferketten würde die Kluft zwischen politischen Entscheidungen und unternehmerischen Herausforderungen weiter vergrößern, mahnen sie. Einem einzigen Schuss, fünf Pinguine. Unterstützung erhalten sie, wie üblich, durch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Wie die von zahlreichen Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen getragene Initiative Lieferkettengesetz enthüllt hat, wurden die EY-Fragebögen auf sein Betreiben hin entschärft. Beispielsweise hat man Unternehmen mit unvollständigen Angaben aus der Wertung genommen, statt sie, wie ursprünglich geplant, als Nichterfüller der Menschenrechtsstandards zu brandmarken. Zudem ist der Minister gegen nationale Alleingänge und wünscht sich eine Regelung auf EU-Ebene. Das würde eine Einigung gewiss verzögern. Das machst du mir. Aber auch eine deutsche Lösung würde mit Altmaiers Veto auf die lange Bank geschoben und den Umweg über den Koalitionsausschuss nehmen müssen. Koalitionskrach kündigt sich an. unkte so auch das Handelsblatt. Das Massenmedium, das Massenmedium. Eine Meldung aus Brüssel. Medium. Im Rahmen des EU-Außenministertreffens am Montag in Brüssel haben sich Deutschland und Frankreich für einen härteren Kurs gegen China ausgesprochen. Beide Staaten schlugen vor, künftig geschlossen den Export von Gütern in die Volksrepublik zu untersagen, die zur Niederschlagung von Protesten genutzt werden könnten. Nach Informationen der DPA sollen zudem Einwohner Hongkongs einfacher dauerhaft in der EU bleiben können. Von wirtschaftlichen Strafmaßnahmen oder einer möglichen Sanktionierung chinesischer Politiker war demnach nicht die Rede. Geplant sei nach Angaben von Diplomaten jedoch eine stärkere Unterstützung der Zivilgesellschaft, beispielsweise durch eine koordinierte Stipendienvergabe für Studienaufenthalte. Zudem gibt es die Idee, eine EU-Mission zur Beobachtung der nächsten Wahlen in Hongkong anzubieten. Thema Flüchtlingskatastrophe. Eine Beamtin des Bundesinnenministeriums beklagt den desaströsen Zustand des Flüchtlingslagers auf der griechischen Insel Samos. Die Ministerialrätin berichtete Parlamentariern des Innenausschusses von einem Besuch der Einrichtung im Juni. Das Lager sei eigentlich nur für 650 Migranten ausgelegt. Tatsächlich lebten dort mehr als 6.000. Es entspricht wirklich nicht europäischen Standards in keiner Weise, sagte die Beamtin laut Protokoll. Ihre Delegation hat sich vor allem angesehen, wie minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden. Bei den Jungen war laut der Beamtin die Unterkunft total zerstört, die Toiletten hatten keine Türen, alles ist kaputt. Die Mädchen müssten sich demnach einen Container teilen und hätten alle auf dem Boden gelegen. Das Innenministerium will 243 kranke Flüchtlingskinder aus Griechenland nach Deutschland holen. Sie leiden etwa unter Hepatitis, Hirnschäden, Lähmungen oder Nieren- und Herzinsuffizienz. Mit den Kindern sollen 685 Angehörige nach Deutschland kommen. Die ersten Familien sollen Ende Juli eintreffen. Antisemitismus in Deutschland. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal ein Hetzschreiben erhalten. Klein bekleidet das Amt seit Mai 2018. Der Brief, der am 30. Juni bei Klein einging, gleicht nach Spiegelinformationen einem Drohbrief, den Unbekannte im Mai der Synagogengemeinde in Halle an der Saale geschickt hatten. Es handelt sich dabei nicht um dieselbe Gemeinde, auf die im Oktober ein Attentat verübt wurde. Oben rechts auf dem im Mai in Halle eingegangenen Schreiben prangt ein Foto Adolf Hitlers. Darunter steht »Heil Hitler«. Juden werden darin wüst beschimpft. Zudem soll sich in dem Umschlag weißes Pulver befunden haben. Die Polizei in Halle hat Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen, bislang aber keinen Tatverdächtigen identifiziert. Der an den Antisemitismusbeauftragten adressierte Brief dürfte in direktem Zusammenhang mit Kleins Einsatz gegen Rassismus und Judenfeindlichkeit stehen. Gerade durch die Herausforderung der Corona-Pandemie werden viele krude Verschwörungsmythen geschürt, wozu sich Herr Klein auch mehrfach in den Medien geäußert hat, teilt sein Büro mit. Nach einer sicherheitsrelevanten Beurteilung des Briefes sei Strafantrag gestellt worden. Ich dir schreibe so, war geschwächt von meinem Sieg über weit ungeschossenen Sturz. Es gibt nichts mehr zu sagen, außer es war sehr schön. Dunkle Wolken, die erdrücken, unendlich weiterziehen. War deine Existenz ein digitalen Pfeil ist deiner Idee von Wahrheit all deine Lügen fällt. Ich brauche Luft zu atmen. Was zu nehmen muss ich? Ich brauche dich und zu Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Wer immer noch der Meinung ist, wenn er Wörter oder Namen wie Manchester City oder Manchester United hört, das Ganze hätte überhaupt etwas mit Fußball zu tun, der hat wohl den Kapitalismus immer noch nicht begriffen. Hier geht es weder um Fußball noch um Sport, hier geht es einfach nur um Bereicherung, Milliardenbusiness, Korruption und Leute verarschen. Vor allen Dingen die dummen Fußballfans. Manchester City darf nun doch in der nächsten Saison Champions League spielen. Die Sperre gegen den Club wird aufgehoben. Jawohl, nun darf also Manchester City mitspielen, wenn im Herbst die neue Saison in der Champions League beginnt. Das internationale Sportschiedsgericht CAS in Lausanne hat die Zweijahressperre, die die Europäische Fußballunion UEFA wegen Verstößen gegen die Regeln des Financial Fairplay ausgesprochen hat, für ungültig erklärt. Statt der ursprünglich verhängten 30 Millionen Euro Strafe muss City nun nur 10 Millionen blechen. Und das auch nur deshalb, weil sich der Club bei den Ermittlungen der UEFA wenig kooperationsbereit gezeigt hat. Für die von der UEFA beklagte Art der Finanzierung des Clubs wird Manchester City nicht belangt. Es ist ein Urteil ganz im Sinne des Investorenfußballs. Es ist ein Freibrief für Milliardäre und Konzerne, sich Gebilde zu schaffen, die abgekoppelt sind vom finanziellen Wettbewerb. Darum war es gegangen, als die Regel 2015 in Kraft getreten ist. Das Fußballgeschäft, so die Idee, soll sich lohnen. Einnahmen und Ausgaben werden zwar nicht gedeckelt, aber die Clubs müssen nachweisen, dass sie rentabel wirtschaften können. Überschuldung sollte vermieden werden. Und wenn ein Sponsor oder Mäzen ohne erkennbare Gegenleistung ein allzu großes Minus im Geschäftsbericht ausgleicht, um so Rentabilität vorzugaukeln, sollte das unter Strafe gestellt werden. Bei Manchester City war es die Abu Dhabi United Group Investment and Development, die immer wieder Geld in den Club gepumpt hat. Oft ist das Financial Fairplay missverstanden worden als Instrument zur Deckelung von Transfersummen oder Spielergehältern. Das war es nie. Die Regel sollte nur sicherstellen, dass der Wahnsinn des modernen Fußball ein lohnendes Geschäft ist. Das ist misslungen. Die Regeln waren nicht so formuliert, dass sie standhalten, wenn es wirklich einmal Streit um ihre Anwendung gibt. Wegen viel zu kurzer Verjährungsfristen und einem Geltungsbereich, der nicht lange genug in die Vergangenheit reicht, war das Urteil gegen Manchester City allzu leicht zu Fall zu bringen. Und so muss sich die UEFA die Kritik gefallen lassen, die sie nun zu hören bekommt, obwohl sie in diesem Verfahren auf der Verliererseite steht. Noch etwas ist seit diesem Montag klar, schreibt Herr Andreas Ruttenauer in einem längeren Kommentar in der Taz. Der Profifußball dieser Tage ist eben keine gute Geschäftsidee und muss es auch nicht sein. Wer das Glück hat, einen Oligarchen zu finden, der einen in die Champions League kauft, der stellt sich über die Clubs, die versuchen, mit einer sauberen Rechnung von Einnahmen und Ausgaben einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen. Einen fairen finanziellen Wettbewerb, der neben dem Spiel auf dem Platz stattfindet, gibt es nicht. Für Fußballromantiker ist dies gewiss eine schlechte Nachricht. All diejenigen, die wollen, dass auch einmal ein Club die Champions League gewinnt, der nicht schon immer unter die letzten acht dieses Wettbewerbs gekommen ist, dürfen sich immerhin darüber freuen, dass Milliardäre den ermüdenden Siegeszügen von Real Madrid oder dem FC Barcelona etwas entgegensetzen dürfen. Wie groß dies wirklich sein wird, wenn tatsächlich Rasensport bei Leipzig die Champions League gewinnt, wir werden sehen. Niemandsland, ne? Ja, ist eine irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Igor Kneck aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also sag mal, was in der Politik und ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also echt klasse Sendung, ne? Freund, der bei dir bleibt, bleibt aus.

Bocken blattern. Der scharlachrote Tod. Riad. Aus den goldenen Wasserhähnen in den König Fachtpalast kommt stinkende, verseuchte Jauche. 80 Prinzen haben Durchfall. Hilfe! Der Dow Jones stürzt ab! Von draußen dringt das Rasseln der Panzerketten im Wüstensand herein. Verdammt nochmal, wir haben kein Wasser mehr. Wir müssen die Staudämme in Syrien erobern. Bombardiert Damaskus. Die Chinesen sind schuld. Diese verdammten Schlitzaugen haben uns... Historische Schaltkreise machen Klick. Das Mittelalter ist zurückgekehrt. Die Conquista ist zurückgekehrt. Es knirscht im historischen Überbau. Kreuz, Schwert und Pocken. Die Viruela traf das Aztekenreich vollkommen unvorbereitet. Zu Tausenden raffte die aus der alten Welt eingeschleppte Seuche die Amero-Indios dahin. Kreuz, Schwert und Pocken dezimierten die indogenen Völker Amerikas. Von 25 Millionen 1519 überlebte 1605 nur 1 Million. Als Gegengeschenk brachten die Conquistadores die Syphilis in ihren Genitalien zurück nach Europa. Pferde, Reis, Schweine, Weizen, Pest. Tomaten, Kartoffeln, Mais, Tabak, Syphilis. Das war der Deal. Das war der Austausch. Pferde, Reis, Schweine, Weizen, Pest. Achtung, Achtung, hier spricht die Seuchenkommissarin. Tomaten, Kartoffeln, Mais, Tabak, Syphilis. Sogar 10534-18. Verlassen Sie sofort den öffentlichen Raum. Sie sind nicht seuchenimmun. Sie haben keinen Schirm eingepflanzt. Eurobonds, ich kann es nicht mehr hören. Da können wir das Geld ja direkt an die Mafia überweisen. Flughund-Ragout in Currysoße. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Chip bedeutet Freiheit. Lassen Sie es sich jetzt einpflanzen, dann sind Sie frei. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 13. Juli 2020. Was tut sich an der Corona-Front? Schwere Vorwürfe erheben Ärzte, medizinisches Personal und Angestellte im katalanischen Gesundheitswesen gegen die Landesregierung Govern unter Quim Torra. Die neuen heftigen Ausbrüche der Corona-Seuche in Lleida seien Ausdruck einer fehlenden Planung und fehlender Mittel. Auch habe man nichts von Seiten der Behörden unternommen, um die neu infizierten Personen zu identifizieren und die Infektionskette zurückzuverfolgen. Betroffen von den Neuinfektionen sind medizinisches Personal in Krankenhäusern und Altersheimen. Nach Übergabe der Kompetenzen im Gesundheitswesen an die Generalitat, oft von Torra gefordert, ist dieses Seuchenaufflammen jetzt eine Art Feuerprobe und alles läuft offenbar schief. Konnten Torra und die Seinen monatelang stets die Zentralregierung in Madrid für alles verantwortlich machen, was so angeblich schlecht lief bei der Bekämpfung der Pandemie, so gibt es jetzt keine Ausreden mehr. 774 neue Corona-Fälle in Katalonien an einem Tag. Am Freitag vergangener Woche hat die Seuchenbekämpfung der Generalitat schlecht aussehen lassen. Der große Lockdown vergangene Woche in der Provinz Lleida mit über 20 Infektionsherden und dem Einschluss von 210.000 Personen hat bei vielen Ärzten den Geduldsfaden zum Reißen gebracht. Es war Zeit genug, die Bekämpfung zukünftiger Ausbrüche zu planen und nichts ist getan worden, kritisiert etwa Josep Maria Puig, Generalsekretär der katalanischen Ärztegewerkschaft. Das Hin und Her der Verantwortlichen sei fahrlässig. Vor wenigen Tagen noch hatte die Consejera de Salud Alba Vergés erklärt, es gebe keinen Lockdown und schon 24 Stunden später wird die ganze Region Lleida abgeriegelt. Ein gefährlicher Infektionsherd sind in der Provinz Lleida die Erntehelfer. 35.000 auswärtige Arbeiterinnen und Arbeiter kommen im Sommer in die Provinz, um bei der Obsternte zu arbeiten. Ein großer Teil dieser Menschen ist arm und marginalisiert. Diese Arbeiter und Arbeiterinnen leben oft in menschenunwürdigen Verhältnissen. Experten nennen sie das Kanonenfutter an der Virenfront. Die katalanische Landesregierung behauptet, man habe 2,5 Millionen Euro investiert, um die Erntehelfer sicher unterzubringen. Ein Landarzt aus Lleida erklärt gegenüber El País, nichts war vorbereitet, um die Infektionen zu verhindern. Es ging allein darum, die Erntearbeit so schnell wie möglich wieder zu aktivieren nach dem langen Confinamiento, das heißt dem Lockdown. Pandemie 2. Auch im katalanischen Landesparlament gab es eine heftige Debatte über die Pandemiepolitik bzw. deren Fehlen von Seiten der Regierung Torra. Einen Antrag zum Rügen des Conseller de Sanidad, des verantwortlichen Landesministers für Gesundheitswesen, El Homrani, scheiterte knapp, weil die linksradikale CUP sich der Stimme enthielt. PP, PSC, das heißt die Sozialisten, und Comuns hatten einen Antrag gestellt, um die Amtsführung Homranis abzustrafen. Besonders der andauernde Skandal, den die fehlende Seuchenbekämpfung in den Altersheimen darstellt, war ein wichtiger Kritikpunkt. Thema Kurzarbeitergeld. Ärger gibt es auch beim Thema ERTE. Das ist der Expediente de Regulación Temporal de Trabajo, der spanischen Kurzarbeitergeldregelung. Zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter haben noch immer kein Kurzarbeitergeld ausgezahlt bekommen. Die Generalitat macht die Zentralregierung dafür verantwortlich. El Homrani, Consejero für Arbeit und Soziales, wirft der Regierung Sanchez vor, es versäumt zu haben, das Personal in den Arbeitsämtern aufzustocken. Dafür sei der SEPA verantwortlich, so Torras Mann im katalanischen Sozialwesen, der staatliche Servicio Público de Empleo Estatal. In Katalonien hat die Öffnung der Arbeitsämter länger gedauert als im Rest Spaniens, weil Katalonien mit 98.137 Kurzarbeitsgeldanträgen ERTEs gut 20% aller Anträge in Spanien auf seinem Territorium konzentriert hat. Seit 4 Monaten versuchen von Kurzarbeitsregelungen Betroffene schon vergeblich per Telefon mit der SEPE, das heißt die Stelle, die die Anträge annimmt, zu sprechen, um einen Termin für ihre Anträge zu bekommen. Für die Betroffenen eine unerträgliche Situation. Viele sind seit März ohne Lohn und Brot. Zum Thema Abspaltungspolitik Kataloniens gibt es Folgendes zu vermelden. Der nach Belgien geflüchtete Ex-Präsident Carles Puigdemont befindet sich seit Freitag im Besitz der Namensrechte für die Partei PDeCAT als eingetragenen Markennamen. Der Name gehört jetzt offiziell den Nachfolgern der aufgelösten rechtskatalanistischen Partei CiU, Convergència i Unió. Andere Vertreter der PDeCAT haben rechtliche Schritte wegen illegaler Aneignung des Namens durch Puigdemont angekündigt. Wir hatten im letzten Niemandsland berichtet, dass der Mann eine neue Partei gründen will. Maskenpflicht und Maskenkontrolle. Durch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn, Bussen und Nahverkehrszügen, kommt es in den letzten Tagen zu vermehrten Spannungen und sogar Konflikten zwischen undisziplinierten Passagieren und dem manchmal ruppigen Sicherheitspersonal. Einige spektakuläre Videos kursieren in den Netzwerken, wo gewaltsame Aktionen von U-Bahn-Sheriffs gegen Maskengegner auf Bahnsteigen und in Zügen zu sehen sind. Die Sicherheitsleute beklagen, dass sie mit der Maskenkontrolle überfordert seien, da sie mit Schwarzfahrerkontrolle, Dieben und Graffiti-Sprayern schon genug zu tun hätten. Die Verkehrsbetriebe Barcelonas, TMB, haben allein im ersten Semester bereits 8 Disziplinarverfahren gegen rabiate Sicherheitskräfte eröffnet. Platzregen kann kommen. Die riesigen Regenwasserauffangbecken unter der Stadt sind nach jahrelangem Bau fertiggestellt und können in Zukunft bevorstehende Überschwemmungen in Barcelona auffangen und damit unschädlich machen. 3 große Auffangbecken sind einsatzbereit. Unter dem Parallel ist eins, der Diagonal hat eins und die Rambla del Prim hat ein drittes. Das Abwasserkanalnetz, unsichtbar für die Bevölkerung von oben, bildet ein unterirdisches System von 1500 Kilometern Länge. Das Rathaus unter Ada Colau hatte vor Jahren den ehrgeizigen Plan Director Integral de Saneamiento in Gang gesetzt, der davon ausgeht, dass es in Zukunft zu verstärkten Regenfluten kommen werde, bedingt durch die Klimakatastrophe. 17% mehr Sturzregenfälle seien in den kommenden Jahren zu erwarten. Ein weiterer Corona-Ausbruch ist in der Stadt zu vermelden, Corona-Front 2. Die Schnelligkeit der Ausbreitung des Virus macht uns Sorgen, das erklärte die Bürgermeisterin von Hospitalet, einem Vorort von Barcelona. In einer Woche seien die Fälle dort von 31 auf 107 angestiegen. Besonders das Viertel La Torrassa verzeichnet bereits 37 Fälle. L'Hospitalet ist einer der am dichtesten besiedelten Wohnbezirke Europas. Die meisten Fälle konzentrieren sich, laut Angaben der Gesundheitsbehörden, im Wesentlichen auf zwei Familien. Barcelona Crime City. Einem Polizisten der Mossos d'Esquadra gelang es am vergangenen Sonntagmorgen, einen mit einer Axt bewaffneten Mann zu entwaffnen und festzunehmen, der eine Kneipe in der Calle Fluvià im Bezirk San Martí überfallen hatte. Der Kriminelle hatte die Gäste mit der Axt bedroht. Und zum Schluss nochmal eine traurige Nachricht, Fußballdrama in Barcelona. Espanyol Barcelona, der zweite Erstligaklub Barcelonas, ist mit Pauken und Trompeten in die Segunda, die zweite Liga, abgestiegen. Und nicht nur das. Mit einem Rekordabstand von 12 Punkten zum rettenden 17. Tabellenplatz, 22 Niederlagen und nur 5 Siegen ist der von chinesischen Investoren kontrollierte Barceloneser Traditionsclub von den eigenen Fans als Club der Schande mittlerweile beschimpft worden. Spieler und chinesisches Präsidium können von Glück reden, dass die Spiele wegen der Corona-Pandemie immer noch ohne Publikum stattfinden. Denn den Espanyol-Fans ist durchaus zuzutrauen, dass sie das schöne Stadion in Cornea zu Kleinholz bzw. Kleinbeton zerschlagen würden. Raus ist kein Problem. Schritt für Schritt. Wir betäuben uns und schreien, nur noch einmal glücklich sein. Wir trinken drauf, nie mehr zurück. Wir haben tausend gleiche Träume. Wir haben tausende Ideen. Holst du mich raus, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Der Film, den ich heute empfehlen möchte, wird bestimmt niemals in die Kinos kommen. Und das nicht nur wegen der Pandemie. Es handelt sich um den Film Gegen den Strom. Untertitel Abgetaucht in Venezuela. Regie führt Herr Sobo Svobodnik. Und erhältlich ist er, wahrscheinlich als DVD, im Partisan Filmverleih. Worum geht's? Es geht um drei mutmaßliche Linksterroristen, die sich im südamerikanischen Exil befinden. Die sind in Venezuela abgetaucht. Über diesen Film schreibt Herr Holger Römers in Melodie und Rhythmus Folgendes. Es gehört viel Schutzpe dazu, den deutschen Strafverfolgungsbehörden vor laufender Kamera Inkompetenz vorzuwerfen, wenn man seit einem Vierteljahrhundert mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Erst recht ist es kokett, dass der Protagonist Thomas Walter sich mit gespielter Empörung eines bürgerlich-liberalen Standardvorwurfs bedient und den Fahndungsaufwand einer Sonderkommission als Verschwendung von Steuergeldern geißelt. Ihm und zwei anderen ehemaligen Autonomen, Herr Bernhard Heidbreder und Peter Kraut, wird vorgeworfen, 1995 den Versuch unternommen zu haben, ein im Umbau befindliches Abschiebegefängnis zu sprengen. Das Trio tauchte unter und erst Mitte der 2010er Jahre in Venezuela wieder auf, als Heidbreder dort vorübergehend verhaftet wurde. Einem Auslieferungsgesuch der BRD wurde nicht stattgegeben und mittlerweile hoffen alle drei in ihrem Exilland auf Anerkennung als Asylberechtigte. Vielmehr ist in Gegen den Strom weder über den vereitelten Anschlag noch über ihre Flucht oder ihre gegenwärtigen Lebensumstände zu erfahren. Allerdings bezeichnet Regisseur Sobo Svobodnik Thomas Walter in einem seiner seltenen, kurzen Off-Kommentare als den Onkel seiner Tochter und lässt uns damit früh wissen, dass er zu seiner Hauptfigur in einer persönlichen Beziehung steht. Gerade daraus ergibt sich wiederum der eigentümliche Reiz dieses Dokumentarfilms. Zwischen dem Mann vor der Kamera und dem dahinter ist keinerlei Reserviertheit oder skeptische Distanz zu spüren. Umso deutlicher kommt zur Geltung, dass der hemdsärmelige Walter in den Jahren der Illegalität offenbar kaum Scheu entwickelt hat. Ich stehe im Regen und ich warte auf mich. Da höre ich Schritte und ich gehe mir entgegen, doch ich bin es nicht. Ich lief durch die Wüste auf der Suche nach Gott. Doch alle Brunnen waren trocken und im Sand stand geschrieben, du bist lange schon tot. Also ich finde es schon wichtig, darüber zu reden, wie man tatsächlich illegal leben kann, als Linker jetzt. Die eine Journalistin hat mal gefragt, ob uns die RAF geholfen hat oder die anderen denken an den Geheimdienst oder irgendwo habe ich mal gelesen in der Akte, das muss eh die Polizei gewesen sein, die uns geholfen hat, wir sind infiltriert, weil das kann man ja gar nicht selber machen. Das ist ja sowas Überdimensionales, das kann man als einzelner Mensch ja gar nicht machen, sich irgendwie 20 Jahre lang den Sicherheitsbehörden entziehen. Und mir ist es wichtig zu sagen, doch, es geht. Es verblüfft, wie unverhohlen er die Regierung seines Gastgeberlandes kritisiert, während er zugleich festhält, dass von 2004 bis 2008 der Chavismus eine wunderschöne Sache war. Wenn Svobodnik einmal das gesamte Trio versammelt, folgen auf die einzige konkrete Frage nach den alten Tatvorwürfen indes bloß ein ausweichender Halbsatz und ein harter Schnitt. Das ist verständlich. Walter neigt zu einem sehr lockeren Redefluss. Aber gerade deshalb wünscht man sich manchmal eine präzisere Gesprächsführung des Filmemachers. Statt der Rekonstruktion der ehemaligen Ereignisse steht die Musik im Zentrum, an der Walter gemeinsam mit Pablo Charlemagne werkelt. Zunächst findet die Zusammenarbeit per Internet statt, bevor der französisch-deutsche Rapper, der sich auch Mal Élevé nennt und Mitglied von Iré Revolteva, nach Venezuela kommt. Die Unverdrossenheit, mit der die beiden dann den regelmäßigen Stromausfällen trotzen, indem sie einen Generator zu einem Aufnahmestudio schleppen und dort Stirnlampen aufsetzen, wirkt sehr sympathisch. Doch es ist bezeichnend, dass der pointierteste Moment des Films in einer unvermittelten Stichelei Svobodas aus dem Off besteht. Du machst Johnny Cash für Arme und du machst Manu Chao für Wehrlose. Gegen den Strom. Ein Film von Sobo Svobodnik, Untertitel Abgetaucht in Venezuela. Und das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, hoffe, Sie sind und bleiben gesund und werden glücklich. Tschüss, adeo, adios. Wieder kommt. Man gewöhnt sich dran zu schlafen, obwohl man Angst hat, geweckt zu werden von jemandem. Das geht. Hätte ich früher nicht gedacht. Also man kann sich tatsächlich, Angst ist ein Abhärtungsprozess, kann man sich dran gewöhnen. Heute hier, morgen dort, ist das Gas wieder fort, haben wir deswegen nicht verzagt. Gerade die Trennung von der Freundin, von der Familie, in meinem Fall die Familie, war das Wichtigste, das Traumatischste von der Trennung, weil ich halt einen sehr engen Kontakt zu meinen Leuten habe. Dieses ganze Gefühl von Geborgenheit, so einer globalen Geborgenheit, das kannst du in Broschüren oder so in linken Zeitfans sein, das kannst du was lesen irgendwie, die Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker und was weiß ich was, aber das ist ein Spruch, ne? Aber das zu leben, ne? Das ist ein Hammer, das ist wirklich wow, das ist irre. En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions. En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions. En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions. Soll ich den Generator anschmeißen? Ja. Machen wir. Ein sehr kompliziert gebautes Insekt landete auf meinem Bein. Es war im Sommer auf dem Balkon und ich saß da nicht allein. Was ist denn das da auf deinem Bein, hat meine Frau mich gefragt. Das ist ein sehr kompliziert gebautes Insekt, habe ich zu ihr gesagt. Und er sieht ungemein fragil aus, sagte meine Frau. Ich sagte, ungemein fragil, stimmt das? Trifft es genau. Ich werde es auf keinen Fall anfassen, sagte ich und sah es mir an. Und ich staunte, was die Natur so alles erschaffen kann. Und wir nannten es Sekogi, wir haben es nicht erschreckt. Wir gaben ihm den Namen Sekogi, sehr kompliziert gebautes Insekt. Sekogi, Sekogi, sehr kompliziert gebautes Insekt. Es saß einfach auf meinem Bein, nein, eigentlich hat es gestanden. Und es hatte wahrscheinlich keine Ahnung davon, wie kompliziert gebaut wir es fanden. Ich kann das gar nicht beschreiben, es war irgendwie vierdimensional. Und vorn war es fast wie hintern und in der Mitte unfassbar schmal. In der Mitte war fast gar nichts, es war eigentlich nichts zu sehen. Doch dass nichts etwas zusammenhält, das kann ja gar nicht gehen. Da muss also irgendwas gewesen sein. Mir fällt jetzt nicht ein, wie das heißt. Es gibt aber sehr viel davon. War es dunkle Materie, wer weiß. Und wir nannten es Sekogi. Wir haben es nicht erschreckt. Wir gaben ihm den Namen Sekogi. Sehr kompliziert gebautes Insekt. Sekogi, Sekogi. Sehr kompliziert gebautes Insekt. Ein Insekt aus dunkler Materie. Ein Insekt aus dunkler Materie. Ja, wie gesagt, es war kompliziert. Es war sichtbar, also nicht nur dunkle Materie, mehr so kombiniert. Es flog dann fort in die Dunkelheit. Wir haben den Abend genossen. Es war so eine Tropennacht. Wir haben nochmal nachgegossen. Ich habe am nächsten Tag recherchiert. So ein Tier ist völlig unbekannt. Wir haben wirklich ein neues Insekt entdeckt. Das liegt ja auf der Hand und wir gaben ihm den Namen Sekobi. Wir hatten es schließlich entdeckt, es uns natürlich auch. Sehr kompliziert gebautes Insekt, Sekobi, Sekobi, sehr kompliziert gebautes Insekt. Vielen Dank. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Here's the story of a three-year-old chimpanzee serving the cause of science. The little chimp has been carefully selected, thoroughly examined, and patiently tutored to help mankind discover whether living creatures can survive travel in space. Under the watchful eyes of Air Force scientists. 1958 im Dezember draußen ist es heiß. Sie holen ihn aus seinem Käfig. Es herrscht Hektik und überall Männer in Weiß. Er bekommt ein Helm aufgesetzt, kann kaum geradeaus sehen. Traurig schaut er zu Miss Baker, kratzt sich am Hals, sie räumt die Startrampe frei. Der Countdown läuft, alles beat und dann nimmt er auf. Ziehen vorbei, während er weiter emporsteigt. Er schaut nach unten aus dem Fenster, alles blau, kein Dschungel und keine Stadt. Er fühlt sich allein und so schwach, kurz vor der Ohnmacht. Sein Gott stößt sich ab, wie von allein, und fängt an zu schweben. Ängstlich sucht er Halt, mitten im Raum und hat Zeit. Die Sterne im weiten All mit dem Mond zu sehen und den blauen Planeten. Ihm kommen die Tränen, denn er erinnert sich an zu Haus und ich weiß nicht, was ich hier oben soll, so ohne Tag und ohne Nacht. Möchte gar nicht so weit fort sein. Die Erde, ich möchte dort sein. Ich habe alle Knöpfe und Hebel gedrückt, alles gemacht, was ihr sagt. Wann ist es vorbei? Endlich vorbei, endlich vorbei, kann ich zurück. Kann ich zurück. And then he was catapulted more than 150 miles into the heavens. And then to the launching pad comes the chimpanzee. Into his chamber is a control system that supplies oxygen and regulates temperature and pressure. Alles wackelt, alles kühlt, mir ist heiß. Was habt ihr gemacht? Seid ihr verschwunden?